Übrigens sagt es ja der Kronprinz selbst, die Gefahr, die mir droht, ist politischer Natur. Wenn nun Rudolf von einer Gefahr spricht, die ihm droht und die politischer Natur ist, so lässt dies nur einen Schluss zu, dass es sich um ein hochpolitisches, staatsumwälzendes Unternehmen handelt, in das er selbst verwickelt ist, wobei er eine Rolle spielen soll, die ihm offenbar nicht liegt. Vermutlich hat er Versprechungen und Zusagen gemacht, und nun, wo es gilt zu handeln, fehlt es ihm an Mut und innerer Entschlossenheit. Er schrickt vor dem Letzten, dem Äußersten zurück, willensschwach wie er ist, kann er sich nicht aufraffen zur entscheidenden Tat und hat nun einerseits den Zorn und die Rache der Mitverschworenen, zugleich aber die Aufdeckung der ganzen Verschwörung zu fürchten. Ein Hamlet-Charakter am österreichischen Kaiserhof. Die Gräfin Larisch, die darüber ganz bestürzt ist, rät ihm, sich der Kaiserin oder noch besser dem Kaiser selbst anzuvertrauen. Er schilt sie eine Närrin. Wenn ich mich dem Kaiser anvertrauen wollte, würde ich mein eigenes Todesurteil unterschreiben, ist seine rätselhafte Antwort. Aber diese Antwort verliert alles Rätselhafte in dem Augenblick, wo man weiß, dass Rudolf Freimaurer ist und die Degenspitzen der von ihm verratenen Brüder an der Stelle seines Herzens fühlen muss. Wenn sich Rudolf dem Kaiser anvertrauen wollte, wie ihm seine Cousine rät, so würde er höchstwahrscheinlich dessen Verzeihung erlangen, aber dafür die Blutrache der verratenen Brüder eintauschen. Er würde eben nur sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Worte, welche die nicht eingeweihte Gräfin Larisch natürlich nicht versteht und daher ohne jeden Versuch einer Erklärung wiedergibt. Zur Unterstützung unserer Ansicht, dass Kronprinz Rudolf ein Werkzeug und Opfer der Freimaurer war, sei auch die geheimnisvolle Geschichte mit der Stahlkassette herangezogen. Ein paar Tage vor seinem Tode bringt der Kronprinz in größter Erregung der Gräfin Larisch eine in Stoff eingenähte schwere Kassette und verlangt von ihr, dass sie diese an sich nehme und schleunigst an einem sicheren Ort verberge. Sie darf unter keinen Umständen in meinem Besitze gefunden werden. Jeden Augenblick kann der Kaiser eine Durchsuchung meines Eigentums befehlen. Die Gräfin weigert sich zunächst, doch Rudolf zwingt sie ihr auf mit der Versicherung, dass die Kassette nichts für sie Kompromittierendes enthalte. »Wie lange soll ich dieses schreckliche Ding aufbewahren?«, fragt sie ihn, »bis ich sie zurückfordere oder bis jemand anderer sie zurückverlangt. Für den Fall, dass es dazu kommen sollte,« sagte er ernst, »muss ich dir Verhaltensmaßregeln geben. Nur ein Mensch kennt das Geheimnis dieser Kassette und er allein hat außer mir das Recht, sie zurückzuverlangen.« »Wer ist das?« »Sein Name tut nichts zur Sache. Du kannst sie der Person übergeben, die dir 4 Zeichen nennt. Schreib sie dir auf und wiederhole sie.« Und langsam sprach der Kronprinz die 4 Buchstaben R-J-U-O. Dass die unter so merkwürdigen Umständen übergebene Kassette die Liebesbriefe des Kronprinzen enthalten hat, dürfte wohl auch das argloseste Gemüt nicht glauben wollen. Wahrscheinlich enthielt sie den genauen Plan für die Ausführung des Staatsstreiches sowie alle jene Papiere, die Rudolf als Freimaurer von der Großloge zugegangen waren. Jeder Freimaurer kann übrigens bestätigen, dass die Brüder verpflichtet sind, alles, was sich auf ihren Bund bezieht, unter strengstem Verschluss zu halten und dafür Vorsorge zu treffen, dass nach ihrem Tode sämtliche Briefe, Papiere und sonstigen Dokumente einem Bruder höheren oder gleichen Grades ausgehändigt werden. Halten wir uns alle diese Umstände vor Augen, so kommen wir zu dem Schluss, die Liebesgeschichte mit der Baroness Vezera kann es gar nicht gewesen sein, die ihn derartig in Unruhe und Angst versetzt und ihn schließlich bis zur Verzweiflung und in den Tod getrieben hat. Davon ist übrigens bei derselben Zusammenkunft ausdrücklich die Rede. Rudolf spricht von der Gefahr, die ihm droht und der er zu entrinnen hofft. Die Gräfin fragt ihn, betrifft die Gefahr die Zwistigkeit mit Stefanie? Rudolf lacht, Stefanie? Ach nein, die ist nur ein häusliches Unheil. Die Gefahr, die mir droht, ist politischer Natur. Die Gräfin ist darüber entsetzt, denn sie hätte nie geglaubt, dass sich der Kronprinz in gefährliche politische Abenteuer einlassen würde. Wer ist nun jener einzige Mensch, der außer Rudolf um das Geheimnis der Stahlkassette weiß und gegebenenfalls sie zurückverlangen soll? Es ist ein Mitverschworener, Einige Tage nach Rudolfs schrecklichem Ende erhält Gräfin Larisch ein Schreiben, worin sie aufgefordert wird, denselben Abend um 22:30 Uhr an einem bestimmten Ort zu erscheinen und das ihr Bekannte mitzubringen. Die Unterschrift ist durch 4 Buchstaben ersetzt, RJUO. Sie kommt und trifft einen fremden, großen Mann, der einen steirischen Mantel und Filzhut trägt. Die ungewöhnlich schönen Augen des Fremden fallen ihr auf, ebenso das interessante Gesicht, aber sie erkennt ihn nicht. Der Fremde spricht sie mit ihrem Namen an, nennt die 4 Buchstaben, sie will ihm schon die Kassette übergeben, da stellt er vorher noch an sie einige Gewissensfragen. Haben Sie jemals von dieser Kassette gesprochen? Nein, niemals. Der Fremde atmet bei diesen Worten erleichtert auf. Hat er Ihnen von dem Geheimnis erzählt? Nein, ich weiß nichts davon. Es ist auch besser so, sonst könnte Ihr Leben auf dem Spiele stehen. Er nimmt die Kassette und lüftet den Hut. Jetzt erst erkennt die Gräfin den vor ihr Stehenden. Es ist Erzherzog Johann von Toskana. Was die 4 Buchstaben RJUO anbelangt, so findet sich in dem Buche der Gräfin Larisch keine Erklärung. Vielleicht sind sie ganz willkürlich gewählt, vielleicht aber liegt ihnen ein tieferer Sinn zugrunde, der das Ziel der Verschwörung ins Auge fasst, Rudolf, Johann, Ungarn, Österreich. Dafür spricht wenigstens der sonstige Inhalt der nächtlichen Unterredung, die so bemerkenswert ist, dass sie hier in ihren wesentlichen Punkten wiedergegeben sei. Erzherzog Johann sagte weiter, hätte der Kaiser diese Papiere, die sich in der Kassette befanden, gefunden, so hätten die Dinge für ihn, für Rudolf, viel schlimmer gestanden. Der Kronprinz hat Selbstmord begangen, aber hätte der Kaiser alles gewusst, so hätte er ihn vor ein Kriegsgericht stellen und als Hochverräter erschießen lassen müssen. Die Gräfin schrie auf, »Mein Gott, was hat er getan? Hat er an die Krone von Ungarn gedacht?« Der Erzherzog nickte zustimmend, und mir fielen plötzlich Tantes Worte ein, gemeint ist die Kaiserin Elisabeth, mit denen sie vor langer Zeit einmal angedeutet hatte, dass Rudolf sich in den Händen der Freimaurer befinde. Das ist nun freilich die einzige Stelle des Buches der Baronin Wallersee, wo von den Freimaurern die Rede ist. Aber gerade diese eine Stelle enthält den Schlüssel für das Verständnis der ganzen Tragödie. Wenn eine ungarische Verschwörung bestand, so konnte sie schlechthin nur von den Freimaurern ausgehen, die ja bei allen Revolutionen und Zettelungen des 19. Jahrhunderts nach ihren eigenen Eingeständnissen die Hand im Spiele haben. Natürlich sind da nicht die unteren 3 Grade gemeint, die ja von all dem nichts wissen, weil sie in die großen Staatsaktionen nicht eingeweiht werden. Gemeint sind die schottischen Hochgrade, die auch in Ungarn bestehen und dort genauso um die politische Machtstellung kämpfen wie etwa in Frankreich oder Italien, in Portugal, Spanien, Belgien und so weiter. Selbstverständlich muss auch Johann von Toskana Freimaurer gewesen sein, und zwar dürfte er einen höheren Rang eingenommen haben als Rudolf.